Vergleichsweise grüne und lebenswerte Städte wie Wien, München, Frankfurt, Berlin, Stockholm, Amsterdam oder Kopenhagen entsprechen mitnichten dem globalen Durchschnitt. Sondern es sind graue und schmutzige Metropolen wie Dhaka in Bangladesch oder Abuja in Nigeria, in denen die Mehrzahl der globalen Stadtbevölkerung heute lebt. Hier gibt es noch allerhand zu tun und enorm viel Raum für Verbesserungen. Als Fazit lässt sich festhalten, dass Naturschutz sehr wichtig und oft erfolgreich ist, aber bislang nicht ausreichend, nicht wirksam und nicht inklusiv genug praktiziert wird. Manchmal fehlt es am Geld, manchmal an Kapazitäten oder am politischen Willen, manchmal an den wirtschaftlichen Alternativen für die Menschen vor Ort. Aber Naturschutz, auch wenn man ihn künftig mit den Menschen und nicht gegen sie betreibt, wird das Problem des Artenschwundes allein nicht lösen. Sondern er muss einhergehen mit Maßnahmen zur Renaturierung, mit einem Wandel in der Landwirtschaft, Landnutzung und mit veränderten Gewohnheiten. Für das alles braucht es klare Zielvorgaben und Rahmenbedingungen aus der Politik. Und zwar weltweit. Deshalb war es so wichtig, dass die Staatengemeinschaft im Dezember 2022 ein neues Rahmenabkommen für Biodiversität verabschiedet hat. Das Treffen im kanadischen Montreal sollte den Startpunkt für eine neue Ära markieren, in der das Thema Biodiversität endlich den Stellenwert erhält, den es angesichts der Tragweite des Problems schon längst hätte erlangen müssen. Denn bis dahin war die immense Bedeutung des Naturschwunds international leider weder in der Politik noch in den Gesellschaften rund um den Globus angekommen. Und Biodiversität, das Stiefkind der Nachhaltigkeit.